Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il fand am 16. Dezember in Venezuela ein zentrales Gedenktreffen statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsortes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten und Mitglieder mehrerer Einheiten Venezuelas wie der Vereinigten Linkspartei und Sucre-Stiftung sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Venezuela und seine Mitarbeiter.